Das äthiopische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung wurde am 14. März in Addis Abeba gegründet. Das Komitee beschloss, den Zeitraum vom 15. März bis zum 17. April als Festzeit festzusetzen und in dieser Zeit verschiedene politisch-kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung der unvergänglichen Verdienste von Kim Il-sung um die koreanische Revolution und die Sache zur Verwirklichung der Souveränität in der Welt zu organisieren.